Olga, komm auf Couch, ich erwart. Topless! Wunderbares Fräulein, endlich treff ich dich ja nicht. Wollt schon früher hier sein, ich will dich ganz für mich. Ich will nur das eine, lass dich richtig gehen, ja gehen. Weiß schon, was ich meine, lass die Möpse sehen, ja sehen. Kuschelrock und Kerzenlicht, lassen wir Lefanz. Sonnenblödsinn brauch ich nicht, beginne mit dem Tanz. Komm her, du Marin. Wunderbares Fräulein, endlich treff ich dich ja nicht. Wollt schon früher hier sein, ich will nicht ganz für mich. Ich will nur das eine, lass dich richtig gehen, ja gehen. Weiß schon, was ich meine, lass die Möpse sehen, ja sehen. Kuschelrock und Kerzenlicht, lass den vier Elefants. So nen Blödsinn brauch ich nicht, beginne mit dem Tanz. Na Olga, was ist denn nun? Wunderbares Fräulein, nenn dich, treff ich dich ja nicht. Wollt schon früher hier sein, ich will dich ganz für mich. Ich will nur das eine, lass dich richtig gehen, ja gehen. Weiß schon, was ich meine, lass die Münze sehen, ja sehen. Kuschelrock und Kerzenlicht, lass den Elefanz. Sonnenblödsinn brauch ich nicht, beginnen mit dem Tanz. Oh Olga, ich schön, ich peitsche.